saß den ganzen Tag hier am Kopfsteinpflasterrand sitzend auf Grünstreifen mit. Und alle gehen vorbei. Ich sehe Menschen, Kinder, Hunde und Räder. Ein Flugzeug zieht seinen Streifen nicht weit von mir landet es dann auch. Doch du sitzt nicht drin, Michelle. Doch du bist nicht auf dieser Welt. Ich kann meine Gedanken schweifen lassen. Dann bin ich ganz nah und auch die Nähe zu erfüllt mich ein wenig. Und so nehme ich diese sterbliche Hülle, meinen Körper und trage ihn durch dieses Geflecht aus Leidenschaften. Dass wir beide diese Sonne liebten, die jetzt nicht mehr scheint. Michelle, Mabel, ich bin so froh, dass du mich jetzt nicht sehen kannst. 10 Jahre oder länger habe ich mich verändert. Irgendwie bin ich froh, dass du mich jetzt nicht sehen kannst. Ja, unsere Liebe, sie ist durch die Zeit gewachsen. Und manchmal denke ich, umso weiter du von mir weg bist und umso größer mein Schmerz ist, umso stärker wird das Band zwischen uns gespannt. Wie eine Hundeleine, wenn der Dackel rennt und sie bis zum Anschlag ausgefahren wird und sich spannt über Meilen. Michelle, wenn du jetzt da wärst, sie würde erschlaffen. Doch umso länger ich an dich denke, umso mehr spannt sich meine Leine, meiner Liebe, bis heim ins Reich deines Herzens. Michelle, Mabel, Michelle.